Bayern 2. Radiowissen. Wenn Sie mit Professix Lan Hornscheid Kontakt aufnehmen wollen, achten Sie bitte darauf, geschlechtsneutrale Anreden zu verwenden. Bitte vermeiden Sie alle zweigendernden Ansprachen wie Herr, Frau, Lieber oder Liebe. Eine mögliche Formulierung wäre dann zum Beispiel: Sehr geehrtix Professix Lan Hornscheid. So stand es 2014 und 2015 auf der Homepage von Lan Hornscheids damaligem Lehrstuhl Gender Studies und Sprachanalyse an der Humboldt-Universität in Berlin. Ich wollte das, weil ich mich nicht als Frau oder als Mann verstehe und es im Deutschen bisher wenige Möglichkeiten gibt, eine andere Form zu wählen für sich selbst, die nicht Zweigeschlechtlichkeit wieder aufruft. Und dann habe ich eben diese Form aus dem lateinamerikanischen feministischen Raum quasi entlehnt. Da wird dieses X schon ganz lange benutzt, um diese Endung A oder O zu umgehen. Und im Englischen ist es ja jetzt als dritte Anrede neben Mr. and Mrs. Mix, MX geschrieben, ins Oxford Dictionary aufgenommen worden. Und diese Form habe ich dann eben entlehnt und X als Endung dann eben auch verwendet, um Weiblichkeit und Männlichkeit herauszufordern. Ein Forschungsschwerpunkt von Hornscheid ist Kognitionslinguistik. Diese Forschungsrichtung der Sprachwissenschaft geht der Frage nach, wie Sprache sich darauf auswirkt, wie wir uns die Welt vorstellen. Welche Wirkung es zum Beispiel hat, wenn eine Sprache verschiedene Zeitformen wie Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft kennt. Sprache prägt unser Bewusstsein, lehrt die Kognitionslinguistik. Die Tatsache, dass wir zum Beispiel auf Formularen häufig Herr oder Frau ankreuzen müssen, macht es auf Dauer schwer, uns klarzumachen, dass es neben diesen beiden Geschlechtskategorien noch etwas anderes gibt, also zum Beispiel intersexuelle oder transsexuelle Menschen. Lan Hornscheid ahnte, dass die Aufforderung, Professix genannt zu werden, provozieren würde. Doch nach den ersten Zeitungsartikeln darüber im April 2014 drohten einige Menschen Hornscheid sogar mit Gewalt und Mord. Ja, machen sie immer noch übrigens. Also es ist gerade wieder eine ganz große Welle mit Hassmails. Es kommt ja immer darauf an, ob es irgendwo einen Artikel gab oder ein Radiointerview wie das jetzt. Und ja, also da gibt es eine ganze Bandbreite von eben direkten körperlichen Gewaltandrohungen, Vorschlägen, mir schon körperlich zu zeigen, welches Geschlecht ich denn bin. Das wirklich Traurige ist, dass wir dieses Ungeziefer mit Steuergeldern am Leben halten. Ist es eigentlich Absicht, dass man schon am Foto das Geschlecht nicht erkennen kann? X lebt das ja richtig. Man mag sich gar nicht vorstellen, wie es Lan ankotzt, wenn sie mal zum Frauenarzt muss. Diese Reaktionen bekommt Lan Hornscheid auf Facebook aus der rechten Ecke. Doch auch das bürgerliche Milieu reagiert verständnislos und höhnisch. Der stellvertretende Chefredakteur der Weltgruppe, Ulf Poschardt, postet einen Screenshot der Uni-Homepage, auf der auch ein Foto von Hornscheid ist, und schreibt: What you see is what you get. Das, was du siehst, bekommst du auch. Journalistenfreunde von ihm klicken den Like-Button. Und die Soziologin Heike Diefenbach fordert in einem offenen Brief an den Berliner Senat, Hornscheid von der Universität zu verweisen. Da bewiesen sei, dass er, sie, über keine Befähigung und in keiner Weise eine besondere Befähigung zum wissenschaftlichen Arbeiten verfügt. Ich glaube, da gibt es mehrere Gründe. Das eine ist, dass Zweigeschlechtlichkeit eine ganz starke Norm in dieser Gesellschaft ist. Und das zweite ist, dass ich es auf einer statushohen öffentlichen Position für mich will. Das ist natürlich was anderes, ob eine Person in einer kleinen NGO oder einer kleinen Transgruppe sagen würde, ach, ich nehme jetzt mal eine andere Form, oder ob ich das auf einer Professur sage. Das heißt, ich stehe für das, was akademisches, solides Wissen in Deutschland ist. Ähnlich wie Lan Hornscheid heute erging es der Sprachwissenschaftlerin Luise F. Pusch vor knapp 40 Jahren. Pusch wollte die weibliche Form in die deutsche Sprache einführen. Ja, Morddrohungen habe ich also für die Vorschläge zur feministischen Linguistik nicht bekommen, aber doch sehr, sehr heftigen Gegenwind bis hin zum Berufsverbot. Ich konnte das nicht sofort erkennen, weil ich noch ein wunderbares Heisenberg-Stipendium hatte. Aber als ich dann fertig war mit allem und dann auch gleichzeitig in die feministische Linguistik eingestiegen war, da war ich persona non grata. Also immerhin 20 Jahre Ausbildung für den akademischen Beruf mit den höchsten Auszeichnungen. Das war plötzlich alles nichts mehr wert, nachdem ich 20 Seiten feministische, linguistische Überlegungen veröffentlicht hatte. Luise F. Pusch arbeitet Ende der 70er Jahre zusammen mit ihrer Kollegin und Freundin Senta Trömel-Plötz an der Universität Konstanz. Beide Frauen sind geprägt von den USA. Schon aufgrund ihrer Berufswahl. Beide sind Anglistinnen und Trömel-Plötz außerdem durch ihre Studienerfahrungen in den Vereinigten Staaten. Die Wissenschaftlerinnen beobachten, dass die amerikanische Frauenbewegung einen Sprachwandel fordert. Diese ist ihrerseits inspiriert von der US-Bürgerrechtsbewegung, die seit Jahrzehnten gegen abwertende Bezeichnungen für schwarze Menschen wie Nigger oder Boy kämpft. 1973 veröffentlicht die Linguistin Robin Lakoff die Analyse Language and Women's Place. Dieses Buch ist ein Versuch, anhand des Sprachgebrauchs eine Form der Ungleichheit zu belegen, der zwischen Männer- und Frauenrollen. Wir werden herausfinden, dass Frauen sprachliche Diskriminierung auf zwei Arten erfahren. In der Art, wie man sie lehrt, die Sprache zu gebrauchen, und in der Art, wie die Sprache sie gebraucht. Da hatte Senta Trömel-Plötz aus den USA diese Fragestellungen mitgebracht, hat dazu einen Aufsatz auf Deutsch in der deutschen linguistischen Zeitschrift Linguistische Berichte veröffentlicht. Und darauf wurde sie dann extrem angegriffen, besonders von einem jungen Linguisten namens Calver Kemper, der veröffentlichte dann in derselben Zeitschrift, also den Gegenartikel. Es ging darum, also, dass die Sprache nicht feministisch kritisiert werden darf und Doppelformen und so weiter sind überflüssig, denn die Frauen sind ja mitgemeint und all solche Sachen. Und da haben wir beide uns hingesetzt und uns überlegt, welche von uns antwortet denn jetzt darauf? Und damit also nach außen signalisiert wird, da ist nicht nur eine einzige verrückt geworden, sondern da sind also mindestens zwei. Und dann lässt sich ja sowas nicht so leicht vom Tisch wischen. Dann habe ich mich entschlossen, darauf zu antworten. Zusammen mit zwei weiteren Linguistinnen, Ingrid Günterroth und Marlies Hellinger, veröffentlichen die Wissenschaftlerinnen 1980 die ersten deutschsprachigen Richtlinien zur Vermeidung sexistischen Sprachgebrauchs. Sprache ist sexistisch, wenn sie Frauen und ihre Leistung ignoriert, wenn sie Frauen nur in Abhängigkeit von und Unterordnung zu Männern beschreibt, wenn sie Frauen nur in Stereotypen Rollen zeigt und ihnen so über das Stereotyp hinausgehende Interessen und Fähigkeiten abspricht und wenn sie Frauen durch herablassende Sprache demütigt und lächerlich macht. Die Linguistinnen analysieren in den Richtlinien, wie die Gesellschaft zur damaligen Zeit über Frauen und Männer spricht. Wenn Sie heute hören, Merkel trifft sich mit Obama, dann war das früher ganz unmöglich. Da sagten sie immer, Frau Merkel trifft sich mit Obama. Das galt als höflich, aber es ist natürlich eben eigentlich etwas herablassend. Denn sonst wird also immer mitgeteilt, also ein Mensch ist ein Mann, es sei denn, das Gegenteil wird signalisiert durch das Merkmal Frau davor. Da wurde also textlinguistisch gefordert, dass die Personen, nicht nur Männer, mit Nachnamen benannt werden, sondern auch Frauen. Oder es soll nicht immer gesagt worden, Herr Professor Dr. Meyer kam zusammen mit seiner Gattin, sondern Herr Professor Dr. Meyer kam zusammen mit Frau Dr. Med Ingeborg Meyer und so weiter. Neben der Art, wie über Frauen und Männer gesprochen wird, stellen Luise Pusch und ihre Kolleginnen in den Richtlinien zur Vermeidung sexistischen Sprachgebrauchs vor allem grammatikalische Forderungen. Also die wichtigste, für die ich mich dann auch also seither stark gemacht habe, war das sogenannte generische Maskulinum aufzuweichen und dann letztendlich abzuschaffen. Ein generisches Maskulinum liegt vor, wenn wir von Politikern sprechen, damit aber sowohl Frauen als auch Männer in politischen Ämtern meinen. Wenn wir also die männliche Form für beide Geschlechter verwenden. Ein generisches Femininum andererseits läge vor, wenn wir mit Politikerinnen beide Geschlechter meinen würden. Doch diese Variante sieht die deutsche Sprache bislang nicht vor. Das generische Maskulinum, also die generelle Formulierung Politiker, wird, damals wie heute, gern mit dem Einwand verteidigt. Aber Frauen sind doch mitgemeint. Kognitionslinguistische Studien, wie die bereits 1982 vorgelegte Analyse Frauensprache, Sprache der Veränderung von Senta Trömel-Plötz, belegen, dass wir beim generischen Maskulinum keineswegs Frauen immer in unsere Vorstellung mit einbeziehen. Der Grund? Ein Wort wie Studenten soll in manchen Situationen alle Menschen bezeichnen, die an einer Universität studieren. Ein Beispiel dafür wäre der Satz, die Studenten der Stadt Leipzig stehen der Wahl positiv gegenüber. In anderen Situationen dagegen steht der Begriff nur für männliche Studenten, etwa im Satz, die Studenten der Stadt Leipzig haben meist Freundinnen, die 3 bis 8 Jahre jünger sind als sie selbst. Da es also nicht immer klar ist, ob Frauen mitgemeint sind oder nicht, stellen wir uns häufig auch beim allgemeinen Gebrauch nur Männer vor. Frauen werden durch das generische Maskulinum also häufig unsichtbar. Das ist auch der Fall, wenn wir von hypothetischen Personen sprechen. Das kommt vor in solchen Sätzen, wer wird Millionär? Oder fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Da ist ja nicht irgendjemand Bestimmtes gemeint, sondern so der Arzt und Apotheker ganz allgemein. Und gibt es nicht eigentlich doch viel mehr Apothekerinnen als Apotheker? Und warum soll ich dann ausgerechnet meinen Apotheker fragen? Und diese Männersprache ist eine ständige Reklame für Männer. Und das hat effektive, also ein bisschen zu finanzielle Nachteile für Frauen. Ob wir wollen oder nicht, meist haben wir eine bestimmte Vorstellung davon, welches Geschlecht eine Personengruppe hat. Das zeigt sich auch darin, dass wir nicht immer konsequent nur die männliche Form benutzen, sondern einerseits von Ärzten, andererseits aber von Krankenschwestern sprechen oder von Piloten und Stewardessen, von Abteilungsleitern und Sekretärinnen. Stewards und Hausmänner sind die Ausnahme und unter einem Sekretär stellen wir uns eher ein Möbelstück vor als einen Mann. Luise Pusch und ihre Kolleginnen fordern deshalb in den 80er Jahren die Doppelform, also beispielsweise die Ansprache Bürgerinnen und Bürger. Das wird oft mit einem weiteren Einwand zurückgewiesen. Das ist zu umständlich. Darauf sage ich, da haben Sie also vollkommen recht. Es ist viel zu kompliziert, die Männer immer mit zu erwähnen. Deswegen also gleich das generische Femininum. Einfach mal nach dem Rotationsprinzip. Jetzt hatten wir das generische Maskulinum, vielleicht sagen wir mal 2000 Jahre lang oder noch viel länger. Und sollten wir jedenfalls mal so 100 Jahre das generische Femininum ansetzen. Gut, also mit dem Wort Arbeiterinnen sind dann auch die Männer mit gemeint. Es gibt hier in unserem Betrieb 50 Arbeiterinnen, darunter 20 männliche. Warum soll das dann nicht auch gehen? Auch diese Variante findet keine Anerkennung, sondern Gespött. Die Vorlesungen von Luise Pusch besuchen zu Beginn der 80er Jahre zwar viele interessierte Studentinnen, doch auch deren Lebenspartner und Ehemänner kommen in den Hörsaal und sind oft ganz anderer Meinung. Turnlehrer und Bademeister, so Pusch, halten ihr Vorträge über ihre Auffassung der deutschen Sprache. Selbsternannte Sprachschützer schicken ihr Briefe, in denen sie die Sprache Goethes und Luthers schützen wollen. Ihr Argument? Die feministische Linguistik tut der Sprache Gewalt an. Ich sagte dann immer, also Sprache ist doch wirklich ein Abstraktum. Aber was wirklich passiert, ist, dass den Frauen Gewalt angetan wird durch diese Sprache, denn sie werden einfach eliminiert. Also 999 Sängerinnen und ein einziger Sänger machen aus dieser weiblichen Gruppe symbolisch eine männliche Gruppe und jeder Gedanke an Frauen verschwindet, egal wie viele da waren. Und ich habe dann gesagt, also zu denen, also stellen Sie sich vor, da findet also eine CDU-Veranstaltung statt und da ist auch ein SPD-Mitglied dabei und am nächsten Tag redet die Zeitung von einer SPD-Veranstaltung. Das würde ja die CDU oder CSU, um in Bayern zu bleiben, auch nicht mögen. Aber das ist genau das, was den Frauen serienmäßig passiert. Die neue Frauenbewegung, die Ende der 60er Jahre in Deutschland entstanden war, nimmt die Ideen der feministischen Linguistik auf. Denn während die organisierte Frauenbewegung im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts vor allem formale Rechte wie Zugang zur Erwerbsarbeit und das allgemeine Wahlrecht gefordert hatte, betonen die Frauen der 60er und 70er Jahre vor allem, auch das Private sei politisch. Sie wollen selbst über ihren Körper bestimmen, Kindererziehung und Hausarbeit neu aufteilen und sexuelle Gewalt aufdecken. Sprache als Alltagspraktik und eine feministische Kritik daran passen da gut dazu. Die feministische Linguistik zeigt, wie die männlich geprägte Sprache mit dazu beiträgt, dass das Männliche als das Normale und Allgemeingültige empfunden wird, das Weibliche aber gerade nicht. Es ist dieser Logik zufolge erst einmal der Ausnahmefall, das Unnormale, weil vom Männlichen Verschiedene. Ich bin Antje Schrupp, ich bin Politikwissenschaftlerin, wohne in Frankfurt am Main und benutze die inklusive Sprache, seit ich das erste Mal Luise Pusch gelesen habe, irgendwann in den 80ern. Naja, als ich das Deutsch als Männersprache damals gelesen habe, war das für mich tatsächlich wie die Entdeckung einer neuen Welt. Ich war total begeistert und habe sozusagen mein Sprechen und mein Schreiben danach geändert. Also mein Forschungsgebiet ist ja politische Ideengeschichte und beschäftige ich mich eben mit Ereignissen in der Vergangenheit. Und wenn dann immer das generische Maskulinum benutzt wird, weiß ich schlichtweg nicht, ob da Frauen dabei waren oder nicht, was für eine feministische Forscherin aber eine ganz essentielle Information ist. Und das ist problematisch. Die Journalistin und Bloggerin Antje Schrupp hat mehrere Bücher zu Frauenbewegungen geschrieben, unter anderem über die Frauen in der Ersten Internationalen und 2015 den Comic »Kleine Geschichte des Feminismus«. Luise Pusch, so sagt sie, hat der Frauenbewegung Aufschwung verschafft und eine neue Art des Sprechens geschaffen. Die feministischen Linguistinnen schlagen neben der Doppelform neutrale Formulierungen wie Lehrkraft oder Studierende vor, ab den 80er Jahren der Einfachheit halber das sogenannte Binnen-I, also beispielsweise das Wort Leser und dann daran angehängt Innen mit großem I. Das ist kürzer als die Doppelform und hat den Vorteil, dass es die weibliche Lesart suggeriert, aber auch für Männer akzeptabel sein sollte, da es sich von der rein weiblichen Form Leserinnen mit kleinem i unterscheidet. Während die Wissenschaftlerinnen an der Universität viel Gegenwind bekommen, sind sie außerhalb erfolgreich. Zum Ärger einiger Kollegen veröffentlicht der Suhrkamp Verlag die Bücher von Luise Pusch und verkauft sie gut. Langsam übernehmen auch staatliche Institutionen die Forderungen der feministischen Sprachwissenschaft. 1987 verpflichtet sich die UN-Kulturorganisation UNESCO dazu, geschlechterdiskriminierende Formulierungen zu vermeiden. Institutionen, Ministerien und Behörden in Deutschland, Österreich und der Schweiz erlassen Richtlinien. Der Deutsche Bundestag verfasst 1991 den Bericht über maskuline und feminine Personenbezeichnungen in der Rechtssprache. Und im Bundesgleichstellungsgesetz heißt es heute: Alle Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Bundes sollen in einer geschlechtergerechten Sprache gefasst werden. Die Bundesverwaltung wird gesetzlich zu einer geschlechtergerechten Sprache verpflichtet. Offizielle Dokumente enthalten heute fast immer auch die weibliche Sprachform. Im Mündlichen allerdings verwendet die Mehrheit sie nicht. Nur im Wahlkampf ist von Bürgerinnen und Bürgern die Rede und in der Zeitung heißt es, liebe Leserinnen und Leser. Doch die Doppelform verkommt oft da zur leeren Formel, wo es vor allem darum geht, bloß niemanden zu verlieren. Die Frauen sind häufig nicht wirklich mit Empathie mit angesprochen. In einigen Milieus und in manchen Medien, Betrieben und Unternehmen zeigt die feministische Linguistik, also auch die Arbeit von Luise Pusch, jedoch Wirkung. Sie hat auf jeden Fall Bewusstsein für die Problematik geschaffen, dass Sprache nicht einfach ein Instrument ist, das egal ist, sondern dass Sprache Auswirkungen hat auf die Art, wie wir denken und wie wir Wirklichkeit wahrnehmen. Wer jetzt generisches Maskulinum benutzt, muss das politisch verantworten, weil es die Alternative gibt. Und vor Luise Pusch hat es die Alternative nicht gegeben. Und sie hat ja auch dazu geführt, dass die Experimente mit der Bezeichnung von Personen und Geschlechtern noch weitergegangen sind. Seit den 90er Jahren erleben wir eine neue Welle des Feminismus, manchmal dritte Welle genannt. darunter sogenannte queer-feministische Gruppen, die natürliche Vorstellungen von Weiblichkeit und Männlichkeit kritisieren. Immer öfter kommt es vor, dass Menschen sich nicht als Frau oder Mann definieren wollen. Viele fügen deshalb Lücken oder Freiräume in die Sprache ein, die das symbolisieren sollen. Zum Beispiel den Unterstrich, also Student-Innen, das sogenannte Gender-Sternchen, also Arbeiter-Sternchen-Innen und eben die Endung X, wie bei Professix Lan Hornscheid. Sprachveränderungen werden nicht an der Uni geboren und enden da auch nicht, sondern kommen immer aus politischen Bewegungen. Und diese ganzen Unterstrich-Sternchen-Formen kommen auch aus genau diesen Bewegungen von Personen, ganz häufig jetzt in diesem Fall, die sich als feministisch verstanden haben, aber gesagt haben, ein Feminismus, der nur von Frauen und Männern ausgeht, ist uns zu wenig. Wir wollen mehr und es muss eine Veränderung geben, also eine Ausweitung von eher älteren Feminismuskonzepten. Das britische Oxford Dictionary hat 2015 neben Mr. und Mrs. deshalb die geschlechtsneutrale Variante Mix eingeführt. Und neben der umständlichen Formulierung he oder she, also er oder sie, setzt sich als Ersatz das geschlechtsneutrale they durch, das schon Shakespeare verwendet hatte. Auch die schwedische Akademie hat neben han für er oder hon für sie 2015 das geschlechtsneutrale Fürwort hen in ihre Wortliste aufgenommen. Lan Hornscheid bevorzugt mittlerweile die Endung X, geschrieben ECS. Denn die alte Endung X, kritisierten einige, erinnerte sie an das X aus Malcolm X. Der schwarze US-amerikanische Bürgerrechtler hatte das X als Nachnamen verwendet, weil Sklaven oft von ihren Sklavenhaltern erfundene Namen bekommen und ihre eigentlichen verloren hatten. Das X war also Protest. Den wollte Hornscheid nicht vereinnahmen. Und die neu gewählte Endung X erinnert Hornscheid an Exit oder Ex im Sinne von ehemalig, steht für sie somit für einen Ausweg oder ein Ende der Einordnung in ein Geschlecht. Und mein Ansatz ist es eben zu sagen, hier immer wenn ich spreche oder auch wenn ich nicht spreche, handle ich. Und in der Form, wie ich das mache, kann ich Welt mitgestalten. Und das ist ja eigentlich ganz wunderbar, weil wir müssen uns nicht große Demonstrationen ausdenken oder sowas, also was auch alles toll ist. Aber wir können jeden kleinen Moment handeln, indem wir überlegen, wie wir über Leute sprechen. Und da ist für mich eine wichtige Regel, dass die Personen, die diskriminiert sind, ein Recht darauf haben, so angesprochen zu werden, wie sie angesprochen werden wollen. Das ist zum Beispiel in der Rassismusdebatte ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und wenn ich kommunizieren will mit Menschen, will ich ja immer respektvoll sein, gehe ich erstmal von aus. Also nehme ich diese Formen auch wahr. Ja, auf alle Rücksicht zu nehmen und sich umzugewöhnen, ist umständlich. Und ja, Sternchen, Unterstriche und Xe machen die Sprache oft schwer verständlich. Doch unsere bisher übliche Sprache lässt Menschen einfach weg und damit auch wertvolle Informationen. Sie ist damit noch viel unverständlicher als ein X oder X. Sie hörten Frau Professor. Suche nach einer geschlechtersensiblen Sprache von Julia Fritsche. Es sprachen Caroline Ebner, Beate Himmelstoß und Peter Veit. Ton und Technik Michael Krogmann. Regie Sabine Kienhöfer. Eine Sendung von Radio Wissen.